1 Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute Nacht haben wir eine feste Themennacht und das Thema heißt: Ich hasse diesen Ort. Gibt es einen Ort, mit dem ihr etwas sehr Schreckliches verbindet und infolgedessen ihr sagt, ich hasse diesen Ort? Das kann ein Haus sein, es kann ein Zimmer sein, es kann eine Straße sein, eine Stadt, das kann auch ein bestimmter Platz in der Natur sein. Also, wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, wenn ihr sagt, ich hasse diesen bestimmten Ort, dann meldet euch unter 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. So, und wir starten gleich mit Thomas, und Thomas ist 39. Morgen, Thomas. Ja, hallo Domian. Hallo Thomas. Welchen Ort hast du? Welcher Ort? Also, ja, Ort ist zu viel gesagt, es ist eine Autobahnbrücke. Ja, naja, das ist ja eine, kann man schon im weitesten Sinne auch so sehen, ja. Ja, und da ist es passiert, dass mein Bruder vor jetzt knapp 10 Jahren da verunglückt ist. Direkt an dieser Brücke, oder? Auf der Brücke, ja. Auf der Brücke? Ja. Was ist genau passiert? Musst du dir so vorstellen, also vierspurig, also zwei Spuren in die eine Richtung, zwei Spuren in die andere, mhm, und dazwischen keine Leitplanke. Mhm. Und er fuhr auf der ganz rechten Spur. Ja. Auf der daneben liegenden Spur kam ein LKW, hat ihn angestupst. Mhm. Somit ist er in die Leitplanke rein und einmal rüber auf die Gegenfahrbahn, und da kam nochmal ein LKW. Das klingt nach einem sehr, sehr schweren Unfall. Das war es auch, ja. Ist dein Bruder bei diesem Unfall ums Leben gekommen? Ja. War er sofort tot? Ja. Also man kann es nur vermuten, weil das Auto hat entsprechend ausgesehen. Wie sah es aus? Ein Auto, Fahrerseite, Beifahrerseite. Stell dir vor, Fahrerseite ist weg. Mhm. Zusammengequetscht. Mhm. Und der Fahrer, der eigentlich da saß, ist auf der Beifahrerseite. Mhm. Und ist dein Bruder an Ort und Stelle verstorben? Ja. Ja. War er sehr verletzt oder entstellt? Weißt du das? Hat man dir das erzählt? Er war relativ entstellt, ja, also ein Bein ab und ich weiß nicht, wie viele Knochen gebrochen, und durch den Aufprall ist das Dach deformiert worden, mhm, und hat sich ihm halt eben in die Schädeldecke reingebohrt, mhm, somit halt eben, dadurch wurde halt eben der direkte Tod. Ja, ja. Das heißt, ihr, die Angehörigen, habt ihn dann nicht mehr sehen können, nachdem er dann verstorben war? Meine Mutter hat ihn gesehen, ja. Ja. Ich wollte es nicht, mhm, weil ich wollte ihn halt eben so in Erinnerung behalten. Mhm. Hat man denn für deine Mutter, hat man ihn etwas hergerichtet, weißt du das? Ja, weil ich habe ja die ganze... Ja, wie soll ich sagen, alles, was danach kommt, mit dem ganzen Papierkram und so, ne, habe ich ja alles erledigt. Mhm. Und dann ging es halt eben darum, im Krankenhaus, im Leichenschauhaus, meine Mutter bestand darauf, ihn nochmal zu sehen. Mhm. Und ja, musste ja auch alles machen, und der Beamte sagte mir halt, ja, es sieht aber nicht so gut aus. Mhm. Und deswegen habe ich gesagt, nee, ich gehe nicht rein. Und meine Mutter wollte unbedingt. Und ach so, dann ist sie dann direkt reingegangen, war nicht zuerst beim Bestatter, wo man ja so schwer Verletzte etwas kosmetisch wieder herrichten kann. Sie hat ihn so gesehen, quasi wie er aus dem Unfall herausgekommen ist. Ja, so ungefähr, ja. Wie hat deine also, Mutter das... Er war wohl noch ein bisschen aufgehübscht, ja. Denke ich mir mal. Ja. Dass wohl das Krankenhaus da so noch ein bisschen was gemacht hat. Wie hat deine Mutter das verkraftet? Schwer. War eigentlich noch jemand mit dem Auto? Nein, keiner. Die Schuldfrage, ist die klar? Nee, das ist nicht geklärt, weil es gab keine Zeugen. Und, also gut, eine Zeugin, aber die war vorausgefahren und hat es nur im Rückspiegel bemerkt. Mhm. Und von den Bremsspuren her, das ist so halt eben auf dem, wie heißt das, die Fahrbahnmarkierung. Mhm. Und von daher wurde es nie ganz geklärt. Mhm. Wobei ich immer noch behaupte, mein Bruder ist unschuldig. Warum behauptest du das? Warum glaubst du das? Weil das ist bei uns im Ort ein Stadtteil, von dem fährst du auf diese Brücke drauf. Mhm. Dann bist du auf der rechten Spur. So, und dann kommst du, von ganz woanders, ja. Einen Berg runter, ja. Und dann bist du auf der linken Spur. Also, das war der LKW. Du willst sagen, dein Bruder kannte diese Strecke und... Der ist da jeden Tag durchgefahren. Das war sein Arbeitsweg. Ja. Und durch dieses erstmal bergunter LKW viel zu schnell gefahren. Mhm. Und mein Bruder hätte gar nicht von dieser rechten Spur abweichen müssen. Mhm. Weil er muss auf der Spur bleiben und dann wieder abbiegen. Das heißt, das Ganze ist aber nicht geklärt worden und wird auch nie geklärt werden können. Der Unfall liegt 10 Jahre zurück. Ja. Wohnst du, lebst du in dieser Gegend noch, wo diese Brücke ist? Ja. Fährst du ab und zu über diese Brücke? Nein. Nein? Nein. Bewusst nicht? Habe ich seitdem nicht mehr gemacht und werde ich nie wieder tun. Ah. Das heißt, du kannst diese Brücke umgehen. Also du musst nicht zwangsläufig sie überfahren, um irgendwo hinzukommen, wo du hin möchtest. Oder musst du große Umwege fahren? Ein paar Kilometer Umweg halt eben, Ach, und das machst du jetzt seit 10 Jahren, diese Umwege, weil du nicht über die Brücke fahren kannst? Ja. Weil die Erinnerung so stark ist, dass da der Bruder gestorben ist? Nee, weil ich einfach, wie soll ich sagen, als ich zuletzt über der Brücke gefahren bin, also ich habe mal Zivildienst gemacht und so, ne? Und musste da jeden Tag auch drüber zur Arbeit. War das das war aber noch vor dem Unfall? Das war vorher, ja. Mhm, ja. Und musste auch jeden Tag drüber und so will ich das in Erinnerung behalten. Mhm. Ja, das heißt, wenn du jetzt rüberfahren würdest, würdest du immer vor Augen haben den schweren Unfall deines Bruders? Genau. Ja. Wie war dein Verhältnis zu deinem Bruder? Eigentlich sehr eng, ja. Ja, wie alt war er, als er gestorben ist? Als er gestorben ist, war er 32, kurz vorm 33. Ja, ja. Ja, dann kann ich das verstehen, dass du diesen Ort meidest, dass das ein schrecklicher Ort ist, ein furchtbarer Ort. Und das wird ja auch dein Leben lang bleiben, diese Brücke wird ein furchtbarer Ort. Sicherheit, ja. Ja, das glaube ich, Thomas, ich danke dir, dass du uns die Geschichte erzählt hast. Wünsche dir von Herzen alles Gute. Alles klar, vielen Dank auch. Tschüss. Okay, tschüss. 0800 220 5050. Unser Thema heute Nacht heißt, ich hasse diesen Ort und ich frage euch, ob es in eurem Leben auch einen Ort gibt, mit dem ihr etwas sehr Trauriges oder Schreckliches verbindet. Der Ort kann, wie wir es gerade gehört haben, kann eine Brücke sein, das kann ein Zimmer sein, das kann auch eine Straße sein oder auch ein Bereich in der Natur, was auch immer. Wenn es so etwas in eurem Leben gibt und ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch, Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de und bitte vergesst nicht, eure Telefonnummer mit in die Mail zu schreiben und schreibt die Mail bitte nicht zu lang. So, jetzt bin ich verbunden mit Tanja und Tanja ist 22. Guten Morgen, Tanja. Ja, guten Morgen, Domian. Welchen Ort hast du, Tanja? Mein Elternhaus. Warum? Und zwar folgendes, ich bin da eingezogen, wo ich 11 Jahre alt war. Warum so spät? Also wir haben vorher in der Mietzone gewohnt. Du warst schon bei deinen Eltern, aber ihr seid dann in das Haus gezogen, als du 11 warst. Genau, weil vorher hat meine Oma da halt gewohnt und wo die dann verstorben ist, sind wir da eingezogen. Mhm. Da haben da halt auch vorher noch umgebaut und ja und dann, wo ich 16 war, ist meine Mutter gestorben. In dem Haus? Also sie ist krank geworden und wir haben sie dann ins Krankenhaus gebracht und eine Woche später ist sie dann auch gestorben. Mhm. Ja, und dann habe ich halt die letzten 4 Jahre danach mit meinem Vater alleine gewohnt. Und es ist halt so, der war schon seit Jahren arbeitslos und halt auch Alkoholiker und das Leben mit ihm war halt nicht wirklich einfach. Mhm. Was heißt das konkret? Was war besonders schwierig? Ja, er hat sich halt nicht um mich gekümmert und ich war ja halt auch erst 16 Jahre alt. Und es gab nur dich, es gab keine Geschwister? Doch, ein Bruder, aber der wohnte schon nicht mehr zu Hause. Ach so. Mhm. Ja, und das war halt wirklich so, wenn er halt getrunken hatte, dann war er halt aggressiv und... Hat er dich geschlagen? Nicht direkt, es war halt mehr eigentlich, sag ich jetzt mal, so eine Psycho-Sache. Mhm, also verbal brutal. Ja, also dann war auch nachher, also ich habe dann teilweise, ich bin in mein Zimmer danach gegangen, habe geweint und habe mir teilweise auch gewünscht, ich würde irgendwie einschlafen, am nächsten Tag nicht mehr aufwachen. Mhm. Hat er denn sehr oft getrunken? Ja, täglich. Täglich, also man kann sagen, er war Alkoholiker. Ja, ist das schon immer, seit Jahren. Ist das immer noch? Der ist jetzt vor 1,5 Jahren verstorben. Ah. Ja, und es war halt so, also ich habe mich später halt irgendwie, wenn dann mal was war und wir einen Streit hatten oder so, habe ich halt dann, anstatt gar nichts zu sagen, mich halt auch irgendwie zur Wehr gesetzt. Mhm. Und wenn er dann halt gemerkt hat, dass ich seine Meinung oder so nicht annehme und er halt dann nicht weiterkommt, dann fing das auch an, dass er halt irgendwie Gegenstände, die da waren oder so, nach mir geworfen hat. Mhm. Also eine sehr schwere, bedrückende Zeit für dich, die 4 Jahre. Ja, weil er war ja halt auch arbeitslos und wir hatten ja dann nicht so viel Geld. Ich bin noch zur Schule gegangen. Mhm. Und er hat dann im Prinzip das ganze Geld halt vertrunken. Und dass halt im Endeffekt dann teilweise für Essen und so gar kein Geld mehr da war. Ach so, das auch noch. Ja, und... Ja. Wie habt ihr euch denn durchgeschlagen? Wie hast du das gemacht? Also er hat kaum gegessen. Also es war wirklich so, dass er teilweise nur ein Brot am Tag, also eine Scheibe Brot oder so gegessen hat und dann hauptsächlich nur getrunken. Mhm. Und was mit mir war eigentlich egal. Also der hat dann gesagt, ja, mach dir irgendwie auch ein Brot. Oder, also es war wirklich so, ich habe vielleicht einmal die Woche oder so warmes Essen bekommen. Ja. Das war meistens am Wochenende. Und da gab es auch keine Verwandte oder irgendwie nahe Menschen, die dir so ein bisschen geholfen haben? Doch, meine Tante, die hat über uns gewohnt und hat halt quasi so ein bisschen so den Mutterersatz dann auch gespielt sich ein bisschen gekümmert, sag ich jetzt mal. Aber die war halt auch eine Person, die halt ziemlich launig war. Also man kam irgendwie, sag ich jetzt mal, tagsüber irgendwann dahin und da war die erst noch gut drauf und zwei Stunden später dann auf einmal andersrum. Also auch keine wirkliche Hilfe und kein wirklicher Trost. Nee, also ich habe zwar da hin und wieder da irgendwie mal mit essen können und so, aber nachdem mein Vater dann gestorben ist, hat sich das dann alles ins Negative gewendet. Du hast gerade gesagt, dass du bis zu deinem 20. Lebensjahr da gewohnt hast. Genau. Da lebte dein Vater noch, ja. Ja. Ja. Und ist er an den Folgen des Alkoholismus gestorben oder an was ist er gestorben? Das ist im Endeffekt schwer zu sagen. Also er hatte schon seit Jahren Thrombosestrümpfe getragen und hatte nachher auch Wasser in den Beinen gehabt. Mhm. Und der ist aber dann auch nicht zum Arzt gegangen. Also der ist schon seit Jahren nicht mehr beim Arzt gewesen. Der hatte auch schon seit Jahren einen Nabel- und Leistenbruch gehabt. Mhm. Und wollte auch nicht ins Krankenhaus gehen und man konnte ihm quasi beim Sterben schon zusehen. Wie alt ist er geworden? Der ist 4 Tage vor seinem 48. Geburtstag gestorben. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja noch kein Alter. Ja. Und da war wirklich, also dem ging es dann immer schlechter, der hat aber trotzdem noch getrunken und der ist teilweise dann gar nicht mehr rausgegangen, hat nur noch im Bett gelegen, ich musste alleine einkaufen gehen, ich bin zur Schule gegangen, ich musste den Haushalt machen, ich hatte für gar nichts mehr Zeit irgendwie und wenn ich das halt nicht gemacht habe, kriegte ich dann natürlich Ärger, es war dann teilweise auch so, dass er dann gesagt hat, wirst schon sehen, was du davon hast und hat dann die Küche abgeschlossen, dass ich nicht mehr zum Essen irgendwie kam und also wirklich sehr krasse und übelste Erinnerungen an dein Elternhaus. Ja. Insofern kann man dann sagen, ich hasse diesen Ort. Ja. Wie kam es, dass du dann mit 20 Jahren, obwohl dein Vater da ja noch lebte, rausgegangen bist, ausgezogen bist? Nee, ich bin erst nach dem Tod ausgezogen. Ach so. Das hatte ja, ich gerade weil es war halt so, und er war ja nachher halt wirklich schwer krank gewesen und hast du ihn denn dann auch noch quasi pflegen müssen? Nicht direkt, also er wollte das auch nicht. Also das war wirklich nachher unerträglich. Also er hat ja halt getrunken, war fast nur im Bett gelegen, hat Körperpflege nicht mehr wirklich betrieben, kann man so sagen. Und also das für mich dann schon nicht angenehm war, ich konnte auch keinen mehr mit nach Hause bringen. Mhm. Und er hat dir verboten, einen Arzt anzurufen oder den Krankenwagen. Ist er denn dann zu Hause gestorben? Ja. Ach so, das heißt, diese Erinnerung ist dann auch noch eingebrannt bei dir. Also es war ja halt so, dass ich dem quasi beim Sterben zugucken konnte. Also er wusste ja selber auch, wie es mir geht, dass ich ja nur noch einen Elternteil hatte, weil er mit 16, wo ich 16 war, meine Mutter gestorben ist. Mhm. Und die war halt auch so, also die ist auch selten zum Arzt gegangen und die auch jung gestorben ist dann wahrscheinlich. Ja, 52 war die. Ja, ja. Und die hat halt Krebs gehabt und hat halt auch gesagt, also die hat mir damals quasi mit 16 schon die Last aufgebürgt. Sie war krank, hat es mir gesagt und hat gesagt, ich soll es keinem erzählen, keinen aus der Familie, weil die halt nicht wollte, dass man sie zwingt, ins Krankenhaus zu gehen. Mhm. Und ich habe halt damals meiner Mutter den Gefallen getan, habe nicht drüber gesprochen, zu gar keinem. Wie denkst du denn heute so über deine Eltern? Beide Eltern haben dir ja, um es mal gelinde auszudrücken, Schwierigkeiten bereitet. Ja, also zu meiner Mutter habe ich immer ein gutes Verhältnis gehabt, nur ich fand es halt, also die Belastung halt sehr groß, weil ich halt nicht darüber reden durfte, dass sie halt krank war und ja. Und wie war das für dich? Du sagst, du warst dann bei dem Sterben des Vaters dabei. Ja. Obwohl der Vater dich so viele Jahre schlecht behandelt hat und er sich hat nicht helfen lassen. Vielleicht hätte man ihm helfen können, wenn er frühzeitig ins Krankenhaus gegangen wäre. Wie hast du das empfunden, dann neben diesem sterbenden Mann zu sitzen und zu sehen, dass es zu Ende geht? Ja, also zum Teil war es für mich halt quasi wie so ein Déjà-vu, dass er halt auch sagte, als er krank war und man halt sah, so von wegen, dauert halt nicht mehr lange, dass er halt genauso wie meine Mutter war und gesagt hat, erzähl davon keinem. Hm. Wenn halt irgendwie jemand für ihn angerufen hat und wo es ihm dann schon so schlecht ging, hat er gesagt, ich bin nicht da, ich wäre irgendwo, ich will mit gar keinem reden, die sollen halt auch gar nicht wissen. Hm. Wenn jemand vor der Tür stand, sollte ich die nicht reinlassen, irgendeine Ausrede erfinden. Und ich habe halt nachher meinem Bruder davon erzählt und halt auch meiner Tante, die dem dann auch versucht haben, mit Gewissen zu reden. Und mein Bruder war auch einen Tag, bevor mein Vater gestorben ist, noch da gewesen. Hm. Die hatten sich vorher verkracht, aber es war eher zufällig der Besuch. Also das war jetzt nicht irgendwie abgemacht, ich stand auf einmal vor der Tür. Selbst da kam nicht die Idee von euch allen, dass ihr gesagt habt, wir müssen jetzt einen Krankenwagen anrufen, er muss ins Krankenhaus? Ja, das Problem ist ja, dass man halt, wenn jemand nicht möchte, man kann zwar einen Krankenwagen rufen, aber die fahren dann auch wieder, wenn der Patient nicht möchte. Ja. Und er hat sich halt geweigert, hat gesagt, nee, ich will keinen Arzt. Und er hat ja auch immer noch meiner Mutter irgendwie nachgetrauert und hat halt auch gesagt, er saß dann teilweise auch schon nach dem Tod meiner Mutter da und hat gesagt, sie hat immer gesagt, dass die mich holen kommt, wenn sie vor mir stirbt, wann kommt die mich denn endlich holen? Ich will nicht mehr. Hat er denn zu dir in seinen letzten Tagen oder Stunden noch irgendetwas gesagt, so in Richtung Entschuldigung? Er hat halt dann im Endeffekt gesagt, ich weiß, also ein paar Tage vorher war das, bevor er gestorben ist, ich weiß, ich war halt nicht immer gerecht und auch kein einfacher Mensch. Mhm. Und so ein bisschen, dass es ihm halt leid tut, aber jetzt nicht so eine direkte Entschuldigung. Dennoch, hast du ihm denn verzeihen können? Nee. Nein, ganz klar. Also bis heute nicht. Mhm. Und ich fand es halt auch schlimm, wo er ja dann halt gestorben ist. Also das war halt so, man sah halt, er war schon halt total abgemagert und total blass. Und man hatte halt das Gefühl, vor einem sitzt halt irgendwie ein Skelett. Mhm. Und als ich dann in der Nacht, bevor er halt gestorben ist, habe ich noch mit ihm gesprochen, war halt an einem Wochenende gewesen und das war kurz vor Schulbeginn, also vor meiner Ausbildung wieder. Mhm. Und dann hat er halt in der Nacht noch irgendwie gesagt, so ja, ich lege mich jetzt kurz hin, lass den Fernseher aber noch laufen, ich stehe später nochmal auf, ich mache den dann aus. Mhm. Dann habe ich gesagt, ja, ist in Ordnung, bin halt auch dann schlafen gegangen und mitten in der Nacht hat er halt irgendwann gerufen und ich bin dann halt wach geworden, habe gesagt, das ist ja, mach mal doch den Fernseher aus, ich stehe heute nicht mehr auf. Ist in Ordnung. Dann wollte ich ihm halt noch ein Brot machen und das halt zu ihm bringen, weil er wohl Hunger hatte und hat selbst bei einer Scheibe Brot gesagt, ja, was ist denn das so viel, das kriege ich doch gar nicht alles auf. Mhm. Und da habe ich halt schon gemerkt, weil bei meiner Mutter war es ja auch so, die weniger gegessen hat, habe ich halt gemerkt, irgendwie, das stimmt was nicht und bin dann aber halt nachher auch im Nachhinein wieder schlafen gegangen. Ja. Und durch halt das Ganze mit dem andauernden Wecken und so bin ich halt ziemlich müde gewesen und habe halt was länger auch geschlafen, bin am nächsten Tag dann halt erst gegen Mittag irgendwann aufgestanden, habe mich halt gewundert, warum in der ganzen Wohnung halt noch dunkel war, die Jalousien noch runter waren. Und hatte dann auch irgendwie schon so ein komisches Gefühl, wo ich halt aufgestanden bin. Ja, und habe halt erstmal die Jalousie hochgemacht, kam dann am Schlafzimmer vorbei und die Tür stand offen, aber in dem Raum war es sehr dunkel. Und ich fing halt dann schon an zu zittern, mein Puls und so ging alles viel schneller. Ich dachte, da ist jetzt halt irgendwie was, da stimmt was nicht. Und hab halt einfach so in den dunklen Raum hineingerufen, hab halt gesagt, so, ja, Papa, wieso bist du noch nicht auf, ist alles in Ordnung? Und kam halt keine Antwort mehr. Und dann hab ich halt Licht angemacht und hab halt gesehen, dass der quer auf dem Bett halt lag, wohl in der Nacht versucht hat aufzustehen noch. Und der Anblick an sich war halt generell nicht schön. Also der hat dann wohl schon ein paar Stunden tot da gelegen und man kennt halt ja von Toten, wenn sich da alles entspannt, dass die halt auslaufen und dass da alles auch war. Und ich wusste halt in dem Moment gar nicht, was ich machen soll. Ich bin nach oben zu meiner Tante gegangen, hab gesagt, ja, der Papa atmet nicht mehr und die, ja, wie, was ist denn los? Krankenwagen gerufen, dann kam halt noch Kriminalpolizei, haben mich dann befragt, weil der halt noch so jung war, ob irgendwie Fremdverschulden ist. Musste also da halt Fragen beantworten. Ich kann das gut nachvollziehen, wenn du sagst, ich hasse diesen Ort. Das ist ja dann wirklich ein schlimmes Ereignis bis hin zu dem ganz schlimmen Ereignis des Sterbens und des Todes des Vaters. Ja, wobei es war halt so, ich wollte eigentlich anfangs, wenn das funktioniert hätte, wollte ich da wohnen bleiben, weil ich da halt schon in meiner ganzen Kindheit bei meiner Oma da halt auch schon verbracht habe. Aber du bist dann ausgezogen danach? Ja, weil... Du wohnst jetzt in der eigenen Wohnung? Ja, weil meine Tante halt danach mir mehr oder weniger das Leben dann zur Hölle gemacht hat. Also die hat mich bedroht, die hat mir den Tod gewünscht, die hat mich beleidigt. Dann ist es, glaube ich, dann ist es auch sehr gut und richtig gewesen, dass du da ausgezogen bist. Ja. Tanja, ich danke auch dir, dass du uns angerufen hast und uns das erzählt hast. Ja. Da hast du schon wirklich eine ganze Menge hinter dir. Ja. Und wünsche dir jetzt für die nächsten Jahre und das für die nächste Zeit wirklich Besseres und Schöneres und von Herzen alles Gute. Ja, danke schön. Auf Wiederhören. Tschüss, Tanja. Ja, tschüss. Ciao. 0800 220 50 50. Unsere Telefonnummer und das Thema heute Nacht heißt, ich hasse diesen Ort und ich begrüße herzlich Peter. Peter ist 31. Guten Morgen, Peter. Guten Morgen. Hallo, Peter. Du hast dich auch zu dem Thema bei uns gemeldet. Das heißt, es gibt einen Ort, den du hast. Ja. Nämlich? Ich bin Vertriebler bei einer von diesen großen deutschen Banken. Nochmal, du bist was? Vertriebler. Vertriebler, ja. Was heißt Vertriebler? Das heißt, ich muss den Kunden das Produkt anbieten, was am besten für die Kunden geeignet ist, aber aufgrund der Vertriebsrichtlinien darf ich das nicht immer. Mhm. Einer Bank. Bei einer Bank, ja. Mhm. So. Und warum, und welchen Ort hast du jetzt im... Ja, mein Büro. Und warum? Weil an der Stelle muss ich halt immer wieder sagen, okay, ja, den Kunden soll ich halt aufgrund der vereinzelten Richtlinien, die uns jetzt so auftut, soll ich denen halt was empfehlen, was für den Kunden das Beste ist. Aber ich muss denen halt an vieler Stelle das aufbrummen, was für die Bank am besten ist. Das alte Lied und das alte Problem. Das heißt, du bist gezwungen, von deinem Arbeitgeber die Leute zu belügen? Nicht zu belügen, aber... Ja, im weitesten Sinne kann man das sagen. Ihnen nicht klar die Wahrheit zu sagen, sagen wir es so. Ich muss sie schlechter beraten, als es eigentlich das Gesetz verlangen würde. Ja. Wenn du es nicht tun würdest, bekämst du Schwierigkeiten und... Massiv. Massiv, was heißt massiv? Massiv, wenn ich diese Provision nicht erwirtschafte, die mein Arbeitgeber verlangt, dann würde ich dort Repressionen zu befürchten haben. Sei es die Kollegen, die fangen an, mir oder über mich Geschichten zu erzählen, weil ich meine Arbeit nicht richtig machen würde. Oder wahrscheinlich perspektivisch sogar, dass du rausfliegen würdest, oder? Langfristig schon. Ja. Nun hat man ja eigentlich so als Kunde gehofft, nach diesem großen Finanzkrise, dass man ehrlicher und ordentlicher beraten wird. Die Finanzkrise hat das ja aufgedeckt, dass manch ein Berater den Kunden Sachen verkauft hat, die er entweder gar nicht verstanden hat oder so wie du es sagst, dass man dann gezielt falsch beraten hat. Hat sich nichts geändert? Ich würde mal so sagen, ich denk mal, die Produkte, die die Finanzberater empfohlen haben, haben diese selbst nicht verstanden. Ja, zum Beispiel. Was ja auch schon ein Hohn ist, dass man Leuten was anbietet oder Leuten was anbieten muss, was man selbst nicht versteht. Ist ja eigentlich ein Unding. Ja, ist bei mir nicht anders gewesen. Und ich frage nochmal, es hat sich also in der Ethik nichts verändert seitdem? Doch, in der Ethik hat sich schon einiges verändert, aber ich verstehe nicht alles, was mir der Vertrieb da irgendwie zutut. Das heißt, du wie viele Jahre machst du schon? Ich mache das jetzt seit mittlerweile knapp 11 Jahren. 11 Jahre? Also du hast deine Lehre dann gemacht bei der Bank? Ich hab meine Lehre gemacht bei der Bank und bin dann da aufgestiegen zum Kundenberater, dann zum Privatkundenberater. Das ist ein Level drüber. Und ich muss den Leuten einfach Sachen verkaufen, die die Leute nicht verstehen und die ich selber auch nicht verstehe. Was ist denn das für ein Gefühl, wenn du dann abends nach Hause gehst und hast so ein paar Sachen da verkauft, wo du genau weißt, es ist entweder Schrott oder du weißt nicht, ob es Schrott ist? Was ist das für ein Gefühl, wenn man dann abends nach Hause geht? Ein ziemlich verschissenes Gefühl. Das ist einfach nur Scheiße. Mhm. 11 Jahre? Nach wie vielen Jahren wurde dir klar, dass das Humbug ist und dass man da die Leute verarscht? Ja, 5, 6. Nach 5, 6 Jahren. Ich finde, ich habe das ja auch schon erlebt, dass ich bei einer Bank gesessen habe und die mir dann tolle Sachen da erzählt haben und ich konnte es nicht begründen. Aber ich habe es menschlich gespürt, dass sie nicht die Wahrheit sagen. Dass irgendwas nicht stimmt. Ja. Und deshalb bin ich da auch immer äußerst skeptisch und glaube da fast niemandem. Denkst du auch manchmal darüber nach, was so für Folgewirkungen deine Beratung in Anführungszeichen oder nicht in Anführungszeichen für die Leute hat? Ich habe das in den vergangenen Jahren erlebt, dass ich den Kunden irgendwelches Produkt verkaufen musste und der Kunde hat dann 1, 2, 3 Jahre später Insolvenz anmelden müssen. Gab es denn? Ich mag dir sagen, dass es aufgrund dieses Produkts war, aber. Aber es gehörte dazu, auf jeden Fall. Mit dazu, ja. Gab es denn schon Kunden, die dann nach ein paar Jahren empört zu dir gekommen sind und gesagt haben, Herr So-und-so, wie konnten Sie mir das denn damals anbieten? Das Unternehmen, für das ich damals gearbeitet habe, hat einen sehr guten Sicherheitsdienst gehabt, dass solche Kunden einfach nicht mehr zu mir gekommen sind. Ach so, das heißt, die wurden gezielt dann aussortiert? Oder die wurden nicht aussortiert, aber die Kunden wurden des Hauses verwiesen. Okay, aber es hätte ja auch dennoch sein können, dass mal ein Kunde kommt, der sich mit dir unterhalten will und dann aber im Gespräch sagt, passen Sie mal auf, aber damals, das war nicht dolle, was Sie mir da empfohlen haben. Gab's das mal? Das gab's kurz. Und dann habe ich den Kunden halt an den Sicherheitsdienst verwiesen und dann war das auch erledigt. Ach so. Echt, so geht das zu in Banken? Dann ruft ihr den Sicherheitsdienst an und dann wird man da raus katapultiert? Bei der einen Privatbank heißt es Sicherheitsdienst, bei der anderen Bank heißt es einfach die Polizei rufen. Und man wird sich schon einig. So, Peter, jetzt muss ich wirklich die letztendliche Frage an dich stellen. Wenn du das so durchblickst, wenn du moralisch solche Bedenken hast, was dich ja ehrt und auszeichnet, dass du das so formulierst, warum bist du noch in diesem Beruf? Weil ich bisher nichts anderes gelernt habe. Ja, aber du bist ein qualifizierter Mann. Du wirst in irgendeinem anderen Bereich, wenn du dich anstrengst und wenn du willst, wirst du unterkommen. Ja und? Was hilft dir das, wenn du jetzt 2/3 von deines oder von deinem Gehalt einbüßen musst? Aufgrund einfach nur moralischer Bedenken. Ich würde das nicht sagen, aufgrund nur moralischer Bedenken. Ich finde, das ist ein ganz gewichtiger Punkt, ob man zu dem stehen kann, was man arbeitet, oder ob man sich letztendlich dafür schämt. Das schlägt alles auf dich zurück. Wahrscheinlich spürst du es sowieso schon seit Jahren. Es ist dein Gewissen, was auf dich zurückschlägt. Und ich finde, dass man dann auch vielleicht mal eine Phase ein bisschen weniger Geld mal verdient, dass man das hinnimmt, Wobei ich glaube, du bist ein qualifizierter Bankmann, dass du auch in anderen kaufmännischen Bereichen Arbeit finden würdest. Gut, aber Hartz IV ist für mich momentan keine Alternative. Nee, das habe ich auch jetzt nicht gesagt. Ich habe nur die. Ich hab nur gesagt, darauf wird es aber hinauslaufen. Ach Mensch, du bist ein 31-jähriger junger Kerl, der seit 11 Jahren auf einer Bank in einer mittleren oder etwas gehobeneren Position arbeitet. Kannst du mir nicht erzählen, dass du nicht irgendwie unterkommst? Ja, wenn ich jetzt sagen würde, okay, ich verrate hier im öffentlichen rechtlichen Fernsehen den Namen dieser Bank, für die ich arbeite. Nein, das sollst du ja auch nicht machen, darum geht's auch gar nicht. Ja, dann bin ich morgen früh mein Job los. Ja, das musst du ja auch nicht machen, darum geht's auch gar nicht. Du sollst ja nur für dich eine Konsequenz sehen, damit du dir in den Spiegel gucken kannst, dich im Spiegel morgens ansehen kannst. Ich finde, man kann und man darf nicht auf Dauer einen Beruf ausüben, den man selbst moralisch verwerflich findet. Das darf man nicht. Da schadest du dir am meisten mit. Und wenn du dich hier meldest und das mir so auch erzählst in aller Öffentlichkeit, ist mir schon klar, wie hoch der Druck bei dir ist und das Unwohlsein. Ich glaube schon, ja. Ja, glaube ich. Also ich sag's dir ja nur so, will dich da nicht bedrängen, aber... Es ist schon ziemlich krass, der Druck, der auf einem leistet, muss einfach die Kunden ranschaffen, muss die Kunden befriedigen, man muss den Kunden die Produkte verkaufen und ja, Da muss man irgendwo noch zusehen, dass die Bank überlebt. So, dann entziehe dich diesem Druck und geh aus diesem Dreckssystem raus. Geh raus. Wenn es vielleicht auch eine Weile ein bisschen schwierig ist, ich garantiere dir hundertprozentig, dass du nach einer gewissen Zeit sagen wirst, das war genau das Richtige, was ich damals gemacht habe. Jetzt kann ich mit erhobenem Haupt wieder zur Arbeit gehen. Das kannst du im Moment nicht. Gott nicht, ne? Mhm. Peter, ich danke dir für deine Äußerung, dass du das so erzählt hast und für das Vertrauen auch, dass du es hier erzählt hast. Und möchte nochmal an deinen Mut auch appellieren, da was zu verändern. Aber das musst du natürlich für dich und dein Leben entscheiden, das ist ganz klar. Und das war auch nochmal eine schöne Warnung für uns alle, dass wir da sehr vorsichtig sind, wenn die Freunde uns da was andrehen wollen. Alles Gute von Herzen, Peter. Danke dir, Domian. Tschüss. Ciao. Und hier ist Helmut. Und Helmut ist 80 Jahre alt. Guten Morgen, Helmut. Guten Morgen. Schönen guten Morgen. Welchen Ort hast du? Hallo? Ja, ich hör schon. Unser Ort, Annaberg-Buchholz. Nee, unsere Sendung heißt ja, ich Ach, hasse... Der Ort, ich hab's verstanden jetzt. Ja, genau. Der Ort liegt im Erzgebirge, aber im böhmischen Erzgebirge. Ja. Ungefähr so vom Fichtelberg, 5 Kilometer weg. Mhm. Vom Fichtelberg 5 Kilometer, von der Grenze nur 2 Kilometer. Also wir reden von einer richtigen... Gewohnt habe. Der Ort hieß damals Schmiedeberg. Ja. Schmiedeberg. Und die Stelle, wo ich schwer vorbeikomme, war deutlich der Ort Oberhals. Mhm. Was ist denn da Schlimmes für dich passiert? Ja, ich war in der Nähe dieses Ortes Oberhals, war ich Kühjunge. Mhm. Und das war im Monat Juni 1945. Mhm. Und als ich abends Heimweh hatte, wollte ich nach Hause rennen und am Weg standen dort schon viele Soldaten mit Gewehren. Russische Soldaten? Bitte? Russische Soldaten? Nein, tschechische Soldaten. Tschechische, ja. Tschechische Soldaten. Mit Kisten, und Kisten standen auf der Straße, und rechts neben den Kisten im Wald, kleinen Waldgebiet drin, sah ich dann Männer, die Leichen bergten. Mhm. Dort waren, das wusste ich, dort waren Häftlinge aus Buchenwald, wie sich später herausgestellt hat, waren dort in einem Waldgebäude, in einer alten Scheune untergebracht. Die sind teils verhungert, teils sind sie erschossen worden, wie sich herausgestellt hat. Mhm. Und die sind in 2 Bombenschächten abgeworfen worden, mit Erde drüber. Ja. Und im Juni 1946 sind die wieder geborgen worden. Also geborgen worden, also sie sind rausgeholt worden wieder, in Kisten. In Kisten, in diese, es waren 51 Kisten, wie sich herausgestellt hat. Mhm. Und das hast du gesehen? Das habe ich gesehen. Und gerochen, nicht bloß gesehen, auch gerochen. Ja, ja. Denn die lagen ja schon 6-8 Wochen in der Erde. Wie weit warst du von diesen Leichen entfernt? 5 Meter. Ach so, also so nah. Ja, natürlich. War die Straße und im Wald drin waren diese beiden Bombentrichter, die mit diesen Leichenteilen gefüllt waren. Haben die Soldaten dich denn nicht weggejagt da? Nein, nein. Die ließen dich einfach da so stehen? Ich durfte mich durchschlängeln. Ah ja. Durchschlängeln. Mhm. Vorhin, ich war ja nur erst 14 Jahre alt. Ja, ja. Hm. Das heißt, in diesen Bombentrichtern habe ich Männer gesehen, die mit Eimer und mit Wasser und mit Lappen die Leichenteile abgewaschen haben und in diese Kisten gepackt haben. Wie lange hast du dir das angeguckt? Wie lange hast du da gestanden? Na, 10 Minuten. Ja. Viertelstunde. Und dennoch hat sich das bis heute nach so vielen Jahren so eingebrannt bei dir? Ja, na freilich. Ja, immer wenn ich vorbeikomme dort. Ja. Und immer wenn ich nach dem Ort Schmiedeberg komme, besuche ich dann auch das Gemeinschaftsgrab. Denn diese 51 Urnen wurden in Gemeinschaftsgräber gepackt. Ja. Und in den 1970er Jahren wurde dort ein Gemeinschaftsgrab errichtet und dort wurden diese Kisten abgepackt. Also das war ja eine ganz schlimme Zeit. Da hattest du als Jugendlicher den Krieg eben mitgemacht noch. Und dann diesen schlimmen Eindruck auch noch. Dann, und Domian, zumal ich diese, also einzelne solche Häftlinge am Leben noch gesehen hatte. Ein so Häftling war bei uns in unserer Wohnung, bei unserer Mutter und bettelte nach Brot. Mhm. Und wir dachten, dieses alter Mann, aufgedunsten, nur Lappen um den Füßen, der ist 60 Jahre alt. Mhm. Und er stellt sich raus, im gebrochenen Deutsch, er war ein Student aus Lodz. Mhm. Der war 19 Jahre alt. 19 Jahre. Und der gehörte dann auch zu den Toten hinterher? Ja. Den hast du gesehen? Restlos ins Leben gekommen. Ich verstehe. Das ist wirklich ein Ort, wo man sagen kann, da habe ich die schlechtesten, schrecklichsten Erinnerungen dran. Ja. Lieber Helmut, danke dir, dass du uns das erzählt hast. Und das ist jetzt ein Stück lebendige Geschichte gewesen. Gerne, ja, natürlich. Mein Wunsch war eben, wenn die Vertriebenen aus dem Ort Kowalska heute dort zusammenkommen, der Ort war schon immer mein Wunsch, dass die Vertriebenen auch diesen Ort mit annehmen. Mhm. Den Ort als historischen Ort, der zu Schmiedeberg gehört, dort auch in Blümel niederlegen oder Grenzen niederlegen. Das wäre anständig, das finde ich auch. Noch keinem Jahr ist es mir gelungen. Ja. Keinem Jahr, kein Vertriebener. Also es organisiert, gehen die Vertriebenen eben nicht hin. Ja. Gut, dann hast du es jetzt noch gesagt. Vielleicht tut sich ja in der nächsten Zeit was. Wir würden es uns alle sehr wünschen. Ich danke dir sehr für den Anruf und wünsche dir alles Gute, Helmut. Ich danke dir sehr, Domian, für dein Interesse auch für diese Probleme. Sehr gerne, alles Gute. Ich komme aus Buchenwald, wollte ich noch sagen. Ja. Schönen Dank, Domian. Alles Gute. Tschüss. Mach's gut. Tschüss. 1.38 Uhr haben wir gleich und hier ist Herbert. Herbert ist 58. Guten Morgen, Herbert. Hallo, guten Tag. Herbert hier am Vorrat. Ja, Herbert. Welchen Ort hast du? Schule jeder Art. Also alles, was so diese typischen Schulbänke und Stühle hat und sowas, da ist mir nicht wohl, wenn ich in so einem Raum bin. Habe ich sofort so das Gefühl, ich muss den Raum so schnell wie möglich wieder verlassen. Ich gehe dann davon aus, dass du üble und schreckliche Sachen in Schulen früher erlebt hast. Richtig. Ich bin ein bisschen früh eingeschult worden, war also in meiner Schulzeit immer der Jüngste in der Klasse. Mhm. Und dann kam noch dazu, dass ich, mein Vater ist Rheinländer und ich war in Süddeutschland in der Schule, habe also ein bisschen anderen Dialekt gehabt. Ja. Und war dazu noch pummelig. Ah. Und das waren drei Gründe, die für die anderen, die alle älter und stärker damals, also in dem Alter ist ja so ein halbes Jahr sehr viel, die alle mir überlegen waren, dann Grund hatten, mich zu quälen und das heißt, du hast auch Gewalt erfahren von den anderen Schülern? Oh ja. Du bist geschlagen worden? Richtig. Also das war damals auch nicht so. Also ich wundere mich manchmal, wenn heute jeder Fall ist schlimm, wenn heute diese Meldungen kommen von Mobbing in der Schule und so weiter und so getan wird, als wenn das ganz neu wäre und aktuell wäre. Das gab es früher noch viel schlimmer. Ach, viel schlimmer. Naja, viel schlimmer. Ja. Es hat sich aber niemand getraut, was zu sagen. Richtig. Und wenn niemand was gesagt hätte, dann hätte er kein Gehör gefunden. Richtig, das gehörte sich einfach so. Wir haben auch Lehrer gehabt, die noch aus der Nazi-Zeit kamen. Mhm, natürlich, das war die Zeit, ja. Und die haben das Recht des Stärkeren und was ist deine schlimmste Erinnerung an einen Lehrer? Die schlimmste Erinnerung an einen Lehrer ist, das ist sogar öfters passiert, wenn ich meine Hausaufgaben nicht gemacht hatte, was relativ oft vorkam, weil ich mich also wirklich der Schule total verweigert habe, wir waren eine Klasse von 26 Jungs und 3 Mädchen. Mhm. Und dann kriegt die Klasse gesagt, so, die ganze Klasse macht eine Stunde länger. Mhm. Und ihr wisst ja, bei wem ihr euch zu bedanken habt. Mhm. Jo, das hieß dann, dass nach der Schule, nach dieser Stunde länger, 23 oder 26 Jungs entsprechend sich bei mir in Anführungszeichen bedankt haben. Wie unfassbar, dass ein Lehrer quasi die ganze Klasse auf dich gehetzt hat durch diese Bemerkung. Richtig. Aber der Lehrer hat dich nicht geschlagen. Doch. Da gab es so kleine Foltermethoden, sogenannte Tatzen mit dem Rohrstock auf die Finger und dann wurden die Haare an Schläfen gezwirbelt, was richtig schmerzhaft ist und solche kleinen Fiesheiten eben. Also nochmal auf diesen Fall zurückzukommen, ja. Da hat er gesagt, ihr wisst, bei wem ihr euch bedanken könnt. Mhm. Was haben die dann, diese ganze Horde Jungs, mit dir gemacht? Naja, die haben mich dann auf dem Nachhauseweg eingeholt und haben mich verprügelt, weil damals ist man ja mit kurzen Hosen rumgelaufen, haben mich dann quasi am Wegesrand in die Brennnessel geworfen und solche Geschichten. Warst du mal, haben die mal so dich so verprügelt, dass du richtig regelrecht verletzt warst? Ja, sicher, und die Kleidung kaputt war und so weiter. Mhm. Wie hast du dich denn zu Hause verhalten? Hast du den Eltern das erzählt? Ja, vor allem meinem Vater, und der hat auch gesagt, wehr dich. Also, ja, so war das früher, ne? Die Väter sagten dann, wehr dich. Ja. Der Vater ging nicht zur Schule und beschwerte sich, so wie es heute der Fall wäre, sondern er sagte zu dir, wehr dich. Ja. Aber du konntest dich nicht wehren. Nee, das waren zu viele und ich war der Jüngste, ne? Ich war der Kleinste in der Klasse. Und das Dumme war, die haben ja das, damals war das Sitzenbleiben, wie man das nannte, was jetzt heute noch so heißt, war eine Schande. Mhm. Also das durfte man nicht. Mhm. Und wenn ich mir das heute, ich habe dann später in den Klassentreffen, die da waren, festgestellt, die waren mir alle ein Jahr voraus. Mhm. Da habe ich gesagt, das ist doch Idiotie, die hätten mich doch einfach nur ein Jahr zurückstufen können, dann wäre ich mit Gleichaltrigen zusammen gewesen. Wenn du so im Nachhinein das Revue passieren lässt, was war die für dich schlimmste Demütigung in der Schule? Die Demütigung, ja, das war einfach, dass Kinder denken sich dann irgendwelche blödsinnigen Ulknamen aus und ich hatte dann zwei andere Freunde, zwei Freunde, mit denen ich mich besonders gut verstanden habe, allein aus dem Grund, dass die auch schlecht behandelt wurden, dass sie schlecht waren in der Schule. Und wir waren dann natürlich irgendwie, was das genau war, also die haben die Begriffe gefunden für uns und wir waren der Abschaum und der Dreck. Und da kam auch diese Nazi, dieser Wortschatz von Nazis über die Lehrer und über die Eltern auch teilweise noch von den Kindern und wurde dann voll Abschaum und sowas zum Beispiel. Ne? Zog sich das die ganze Kindheit, die ganze Schulzeit bei dir hin? Ja, als ich in der vierten Klasse Grundschule wollten meine Eltern eigentlich, dass ich ins Gymnasium gehe, was ich wahrscheinlich auch geschafft hätte, wenn ich mir heute die ganzen Akademiker angucke, aber ich habe mich dann bewusst noch verschlechtert, damit ich nicht in eine Schule muss, wo ich dann noch länger bleiben muss. Ich habe bewusst so schlechte Leistungen abgegeben, dass ich es gerade so mit der Versetzung geschafft habe und in der Grundschule bleiben musste. Wo du das gerade erzählst, kommt mir auch eine Sache in Erinnerung. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier schon mal erzählt habe, aber ich erzähle es nochmal. Ich habe auch eine äußerst schlechte Erinnerung an meine Hauptschulzeit in Gummersbach. Das war die Hauptschule Steinberg in Gummersbach. Ich hasse sie. Da gab es einen Vorfall, da hatte ein Junge auch irgendwie, so wie du es gerade erzählt hast, irgendwie die Hausaufgaben nicht gemacht. Und dann hat der Lehrer, ich weiß dessen Namen noch, den sage ich mal nicht jetzt, der hat dieser Lehrer den Jungen vor die Klasse nach vorne geholt. Und da musste der Junge sich vor der gesamten gröhlenden Klasse bis auf die Unterhose ausziehen. Mhm. Und der Lehrer, dieser Sauhund, sage ich heute, hat jedes einzelne Kleidungsstück aus dem dritten Stock, also wir waren ganz oben im obersten Stockwerk, rausgeworfen aus dem Fenster. Und als alles unten lag, dann musste der Junge in der Unterhose nach unten rennen und seine Sachen holen als Strafe. Ist das nicht unfassbar? Nee, das ist demütigend. Boah. Ja. Ich weiß nicht, was aus diesem Jungen geworden ist, aber so eine Demütigung wird er auch sein Leben lang nicht vergessen haben. Also mein Klassenkamerad Jürgen, der ist, das habe ich später gehört, der ist relativ früh an Selbstmord gestorben. Ja, genau. Hat das nicht geschafft. Ja. Ich habe dann hinterher, also aus der Schule raus, ich habe übrigens das meiste, was ich gelernt habe, war nach der Schule und in Eigeninitiative. Ich habe viel, viel mehr gelernt später in meinem Leben, als ich jemals in der Schule gelernt habe. Und ich habe dann auch Bestätigung gefunden. Ich habe in einer Studentenstadt gewohnt und die Leute, die dort gleichaltrig waren mit mir, das waren Studenten. Und ich habe einen wunderbaren Einstieg gefunden und habe dann auch von denen so ein bisschen mitbekommen von der Allgemeinbildung. Das war gleich ein anderes Leben dann, ne? Ja, völlig. Mhm. Ja, da war man auch akzeptiert. Und da haben Jahre später haben Leute gesagt, ja, hier geht doch in die Mensa essen, ist günstiger. Ja. Sag ich, du, ich habe weder Abitur noch bin ich irgendwo in der Uni eingeschrieben. Ja. Das wollten die gar nicht glauben. Ne? Also von daher lag es wohl auch nicht an meiner Intelligenz oder an meiner Unfähigkeit. Also ich glaube, in diesen Jahren, da in denen du zur Schule gegangen bist und auch ich noch, da ist viel, viel, viel Schreckliches verursacht worden und da sind viele Kinderseelen verkrüppelt worden. Das glaube ich. Und ich hatte dann noch Glück. Meine Eltern haben zu mir gehalten, also da hatte ich immer einen sicheren Hafen. Mhm. Und ich habe dann dadurch, dass ich später einen Einstieg in verschiedene Szenen und Umstände auch politisch geschafft habe, hat mir das nicht nachhaltig geschadet. Ja. Und bin ich auch ganz froh drum. Und ich habe zum Beispiel Englisch, damals gab es ja noch kein Englisch in der Schule, habe ich autodidaktisch gelernt. Super. Mittlerweile Leute in Amerika war ich mal eine längere Zeit, da hat man mich für einen Neuseeländer gehalten. Wow, das ist natürlich ein großes Kompliment. Komischen Akzent hatte, aber der war nicht einzuordnen und sowas. Gut. Das ist einfach irre, was da auch an Potenzial versaut worden ist. So, Herbert, ich danke dir für den Anruf. Alles klar. Und denke nicht mehr so oft an die Zeit. Das ist gute Sendung, wenn ich abends lange wach bin, gucke ich diese. Dankeschön, alles Gute wünsche ich dir. Tschüss. Ich hasse diesen Ort. Susanne, 65, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Von welchem Ort wirst du mir erzählen? Von dem Ort, wo ich aufgewachsen bin, bei meinen Pflegeleuten. Mhm. Also das Wort Eltern kann ich nicht im Mund nehmen, das waren nur Pflegeleute. Wie alt warst du, als du zu denen kamst? 6 Jahre alt. Und wie lange warst du dann bei denen? Bis 14,5, dann bin ich weggelaufen. So schlimm war es? Ich bin zwischendurch mal weggelaufen, wollte mir das Leben nehmen. Und das hat dann also auch nicht funktioniert. Und immer, wenn ich das jetzt so in den Nachrichten höre mit den Kindern, die vergewaltigt werden und so, dann spüre ich den Schmerz, körperlich, seelisch. Und ich sitze dann immer in einem Loch und komme da überhaupt nicht mehr raus. Ich stehe momentan so total neben mir. Und ich habe jetzt vor 14 Tagen erfahren, ich habe einen Sohn, der ist 46, der war in einem katholischen Kinderheim und der wurde auch missbraucht in diesem Heim. Das hat mich jetzt natürlich total runtergezogen. Verstehe. Lass mich nochmal zu deiner Zeit fragen, Susanne. Gab es denn da auch sexuelle Übergriffe auf dich? Ja, mein Pflegevater hat mich immer küsst mit Zunge und das war so eklig für mich. Mhm. Meine Pflegemutter, die hat daneben gesessen und hat nur gelacht. Mhm. Und wenn sie nicht da war, dann hatte ich panische Angst gehabt und er hat mich dann auf die Couch geschmissen, hat sich auf den Schrauch gelegt. Es ist zwar nicht zum Geschlechtsakt gekommen, aber er hat sich dann, er hat rumgerödelt auf mir und hat sich dann, befriedigt. Aber das ist natürlich schon eine hochsexuelle Angelegenheit gewesen, die für ein Kind und in deiner Situation dramatisch, katastrophal schlimm war. Ja. Wie kam es überhaupt, dass du in diese Pflegefamilie gekommen bist? Ich habe bei meinem Großvater und bei meiner Mutter gelebt und die ist gestorben, als ich 6 war, an einem Herzschlag. Ach so. Und meine Geschwister sind ins Waisenhaus gekommen und weil ich so der Liebling von meinem Großvater war, ich war die Jüngste, wollte er mich behalten. Aber da er zu alt war, hatte das Jugendamt dann entschieden, dass ich also eben zu Pflegeeltern musste. Das ist auch wieder eine unfassbare Entscheidung, ne? Weil er zu alt war. Denn du hättest ein so schönes Leben bei deinem Opa gehabt. Ja, ja, ich war ein freies Kind, ich war ein wildes Kind. Also der hat mich in allem unterstützt, der hat mich geliebt. Also das war unbegreiflich. Und auch hat denn dein Opa noch lange gelebt? Nein, ich war 9 Jahre, da ist er gestorben. Ach so. Das heißt, du konntest da auch nicht groß nach Hilfe rufen bei ihm mehr? Ich habe zwar als Kind gespürt, dass da irgendetwas passiert, was nicht richtig ist, aber ich konnte das nicht einordnen. Mhm. Ich habe das irgendwie, ich habe zwar unheimliche Ängste gehabt und ich habe das aber nicht so einordnen können, wie gesagt. Und also es gab diese sexuellen Übergriffe, wie du sie gerade geschildert hast. Haben die Pflegeeltern oder der Pflegevater dich auch geschlagen? Mein Pflegevater hat mich nie geschlagen, aber meine Pflegemutter, die hat mich nur gesehen, die hat mich dermaßen mit einem Feuerhaken, mit Handfeger, mit Kochlöffeln, ich habe auf dem Boden gelegen, dann ist sie noch auf mir rumgetreten und dann hatte sie einen Mann noch angeschleppt und mir gesagt, wenn ich jetzt zu dem lieb bin, dann würden wir Geld haben und dann würde es uns noch besser gehen. Und dann habe ich mich gewehrt, dann bin ich weggelaufen und dann wurde ich im Keller eingesperrt, ohne Licht. Ich habe jetzt immer noch eine Angst vor geschlossenen Räumen. Ich kann auch nicht in der Dunkelheit sein. Mhm. Und also es war einfach eine Katastrophe. Ich sag nochmal, du bist 65 Jahre alt. 65, man spürt das Unglück und die Angst jetzt noch in deiner Stimme, als wäre es vor ein paar Jahren gewesen. Ja, ich komme aus diesem Loch nicht raus, seit den Ereignissen jetzt erstmal durch meinen Sohn. Nochmal erlebst. Tagen, dass ich das und ich bin dann immer in der Situation wieder drin und ich komme da nicht raus. Du bist dann mit 14 von diesen Pflegeeltern 14,5 bin ich weggelaufen. Wohin bist du gelaufen? Ich bin nach Oldenburg, da kannte ich jemanden hier, also Oldenburg in Oldenburg. Und die hatte einen Freund gehabt, das war aber auch schon ein älterer Herr gewesen. Und der hatte wiederum einen Freund, der war auch älter, also der war 42. Und dieser Mann hat mich nachher auch verführt, aber ich habe das alles nicht so realisiert, weil ich das so in mein Leben verlaufen vorher. Und ich dachte, das gehört alles dazu. Wo hast du denn dann gelebt und gewohnt, nachdem du weggelaufen warst? Ja, das ist folgendes. Bei diesem Mann im Hotel, wir sind dann nach Bad Zwischenahn immer in Pensionen gefahren und so weiter. Da warst du 14,5. 14,5, ja. Und wie lange ging das dann so, dieses Hotelleben? Ja, das irgendwann hat die Polizei mich dann in dieser Pension aufgegriffen. Dann musste ich zurück zum Landesjugendamt Braunschweig. Lieber Gott, was hast du mitgemacht? Dann kam das, wie soll ich sagen, ja, ich wurde so quasi geheiratet, denn ich war ja nicht volljährig und zu meiner Zeit war man erst mit 21 Jahren volljährig und mein Mann, mein erster Mann, der hatte dann... Aber wie alt warst du denn, als du geheiratet wurdest? So 17,5. 17. Aber da waren dann ja noch 3 Jahre dazwischen. Warst du da in einem Heim oder wo? Ja, dann bin ich zwischendurch in ein Heim gekommen. Verstehe. Also ein ganz turbulentes Jugend- und Kinderleben hast du hinter dir. Ganz schlimmes. Und das war ein evangelisches Heim, da war das auch ganz, ganz schrecklich. Und wie gesagt, mein erster Mann hat mich dann geheiratet, weil ich als Ehefrau ja nicht vor Gericht aussagen musste, weil das Landesjugendamt Braunschweig hat ihn angezeigt wegen Verführung Minderjähriger. Mein Gott. Und ja, dann haben wir geheiratet. Und dann hat er mich verprügelt und hat mich vergewaltigt ewig. Susanne, ich mache mal einen Vorschlag. Ich höre die Not in deiner Stimme. Und ich habe auch total das Herz rasen. Ja, und wenn du mir, wenn du auch dir das nochmal, wenn das alles jetzt so hochkommt, auch mal durch deinen Sohn, der nun leider das ein ähnliches Schicksal erlebt hat, ist das natürlich furchtbar für die Seele. Ich möchte, dass wir uns jetzt mit dir im Hintergrund eingehender beschäftigen und auch mit Zeit. Das heißt, ich bitte dich aufzulegen und du wirst von Henning, meinem Psychologen, angerufen. Da kann man mal gemeinsam beraten, was wir dir empfehlen können und was du tun solltest. Ja. Ja? Dann wünsche ich dir von ganzem Herzen alles Gute. Danke dir für deinen Anruf und du wirst gleich von uns wieder zurückgerufen. Du legst aber bitte auf. Ja, ich danke dir, Domian. Sehr gerne, Susanne. Ja, danke. Alles Liebe wünsche ich dir. Ja, danke schön. Tschüss. Tschüss. So, und hier ist Ann-Christine, die ist 17. Guten Morgen, Ann-Christine. Hallo, Domian. So, welcher Ort ist es bei dir? Der Ort bei mir ist das Elternhaus. Da ist mein kleiner Bruder 2003 verstorben. Wie alt war dein Bruder damals? Er war zu dem Zeitpunkt 2,5 Jahre. Und warum und woran ist er verstorben? Er ist an einer chronischen Mittelohrentzündung gestorben. Er hatte eine Schwachstelle hinterm Ohr und hat dann halt eine Mittelohrentzündung bekommen, wo sich der Alter dahinter gesetzt hatte und dann halt auch Fieber. Und dann ist er in der Nacht dann halt eingeschlafen. Kinderlähmung. Da würde man jetzt im ersten Moment denken, man, eine Mittelohrentzündung, das hätte man doch sicher irgendwie lösen können und heilen können. Ja. Siehst du siehst du eine Schuld heute, dass irgendjemand nicht richtig sich verhalten hat? Nein, also es war halt nicht zu sehen, weil das Ohr nicht abgestanden hat, wie bei einer normalen Mittelohrentzündung und sich halt der Alter hinter dem Schmerzpunkt gelegt hat und so gesehen war halt keiner schuld. Mhm. Und selbst wenn ein Arzt das erkannt hätte, dann wäre er zu 80% bei einer OP dann behindert gewesen. Ach so, ach so. Dann ist er, du sagst, er ist eingeschlafen und nachts und nicht mehr aufgewacht am anderen Morgen. Ja, also meine Eltern haben ihn damals noch übers Babyfon noch gehört, nachts um 2. Und dann muss er so zwischen 2 und 3 dann halt eingeschlafen sein, weil er halt auch noch Fieber hatte. Und da ist dann halt sein Gehirn angeschwollen, wie auf das eines Erwachsenen, hat glaube ich 1600 Gramm gewogen. Mhm. Und dann ist er halt durch Kinderlähmung dann halt gestorben und mein Vater hat ihn dann halt morgens dann halt geweckt um 11 und dann war er aber schon tot. Hast du ihn dann auch tot gesehen? Ich bin gerade die Treppe runtergekommen von meinem Zimmer und habe dann halt gesehen, dass meine Mama versucht hatte, ihn wiederzubeleben im Schlafzimmer auf dem Bett. Und das hast du gesehen, ne? Ja. Da warst du, wie alt warst du da? Du bist heute ich war da 10. 10, genau. Mhm. Ja. Mhm. Wie war das für dich, als du diese schlimme Szene dann mit ansehen musstest, dass deine Mutter den kleinen Bruder wiederbeleben wollte? Es war einfach nur grauenvoll. Mein Papa hat mich dann sofort mit meinem anderen Bruder, der war damals 9, zusammen in ein Zimmer dann halt eingesperrt, damit wir das nicht halt nicht weiter ertragen mussten. Aber meine Mama hat dann nur geschrien, dass mein Papa den Notarzt anrufen soll und dann kam der dann halt auch. Aber die haben ihn dann halt unten nochmal versucht wiederzubeleben, aber... Da war ja schon verstanden tot. Du bist jetzt, wie gesagt, heute 17 Jahre alt. Wohnst du noch in der Familie? Ich wohne noch in der Familie, ja. Aber ihr wohnt noch alle zusammen. Aber ihr wohnt nicht mehr in dem Haus? Nein, da sind wir ungefähr ein Jahr später ausgezogen von einem Psychologen von meiner Mutter. Der hat uns dann vorgeschlagen, dass wir da ausziehen sollten, weil das halt meine Mama sehr belastet hat. Und wir sind dann nach Schleswig-Holstein gezogen. Achso, ihr seid dann weit weggezogen. Genau. Das heißt, du bist dann seitdem auch nicht mehr an diesem Haus mal vorbeigegangen oder vorbeigefahren? Doch, doch. Ich bin dann nochmal da gewesen an dem Haus, weil ich mich mit Freunden in dem Ort getroffen hatten. Und dann war ich halt einfach mal neugierig, ob da jetzt halt wieder jemand drin wohnt und wollte dann halt einfach nochmal hin. Was war das für ein Gefühl für dich, dann vor dem Haus zu stehen? Ich weiß nicht. Es war irgendwie komisch, weil man hat da halt dann noch drinne gewohnt und dann... Man konnte das Zimmer halt von der Straße aus sehen und es war einfach komisch und es kam halt dann wieder alles hoch. Wie war denn dein Verhältnis zu dem kleinen Bruder gewesen? Also es war eigentlich ein sehr gutes Verhältnis. Ich war halt damals erst 10, aber ich habe ihn gewickelt, gefüttert, mit ihm gespielt. Also ich war halt die große Schwester und deswegen war halt eigentlich ein sehr gutes Verhältnis. Auch so eine Erinnerung, die du bist jetzt erst 17, aber die wirst du auch dein ganzes Leben lang behalten. Ja, natürlich. Erstmal, dass der Bruder so unter den Umständen gestorben ist und natürlich auch die Erinnerung an dieses Haus. Das verbindet man dann ja miteinander. Ja. Liebe Anke, Christine, danke für deinen Anruf und gerne, wünsche dir und deiner Familie alles Gute. Danke. Domian, kann ich vielleicht noch zwei Autogramme haben für mich und meinen Freund? Wir sind ganz große Fans. Gerne. Dann leg mal auf, wir rufen euch nochmal an wegen der Anschrift. Okay, danke schön. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute. Unser Thema, ich hasse diesen Ort, in der Technik Moritz Güldenring. Morgen 1 Uhr Radio 1 Live und 1 Uhr wieder Fernsehen, dann wieder mit einer offenen und freien Themensendung. Da könnt ihr euch zu jedem Thema melden, über das ihr gerne mit mir sprechen wollt. Ihr könnt wie immer ab 0 Uhr anrufen oder mailen domian@wdr.de. Jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht und sagt Tschüss, bis morgen. Bye, bye.